Sie hat sich noch nicht durchgesetzt, die Möglichkeit, ein Insolvenzverfahren durch einen Insolvenzplan zu beenden. Nur 1% aller eröffneten Verfahren werden so angegangen. Aber die Erfolgsquote ist hoch. Etwa 60% aller betroffenen Unternehmen werden mit Hilfe eines Insolvenzplanes erfolgreich saniert. Auch deshalb hat sich der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dafür ausgesprochen, diese Methode bei Arcandor anzuwenden. Der Ratsvorsitzende Wolfgang Franz sagte heute im Deutschlandfunk: Es ist ja nicht so, dass bei einem Insolvenzplanverfahren die Beschäftigten am nächsten Tag auf der Straße stehen, sondern ganz im Gegenteil, ein Insolvenzverwalter, der dann eingesetzt wird, der wird ja alles daran setzen, das Unternehmen wieder über die Runden zu bringen, gegebenenfalls mit einem anderen Investor, und der steht ja mit Metro wohl zur Verfügung. Und er wird natürlich auch versuchen, die bisherigen Eigentümer dann stärker als bisher zur Kasse zu bitten. Ein Insolvenzplanverfahren gilt als das Kernstück des seit rund 10 Jahren erneuerten Insolvenzrechts. Es orientiert sich an amerikanischem Rechtsvorbild, bleibt zwar dem Gläubigerschutz verpflichtet, stellt aber in den Vordergrund, ein Unternehmen weiterzuführen. Dabei bleibt das Management im Wesentlichen an Bord, es darf unter der Oberaufsicht des Insolvenzverwalters in Eigenregie saniert werden. Bei der Modekette Sinleffers hat das bisher funktioniert. Wesentlich ist, dass die Gläubiger, bei Arcandor also Lieferanten, Mitarbeiter, Geldgeber und Vermieter, eng mit dem Schuldner, also dem Unternehmen, zusammenarbeiten. Martin Gogger, der als Richter an den Oberlandesgerichten in Bamberg und München arbeitet und als ausgewiesener Fachmann für Insolvenzrecht gilt, sagt, im Insolvenzplanverfahren gäbe es nur wenige rechtliche Vorgaben, Schuldner und Gläubiger müssten selbst ihre Beziehungen vertraglich neu regeln. Das unterscheidet sich eben vom normalen Insolvenzverfahren. Hier sind viele Vorschriften vorhanden, die auch die Sanierung eines Unternehmens ermöglichen in einem Insolvenzverfahren, aber eben starre rechtliche Regelungen, die den Ablauf weitgehend vorherbestimmen, denn das Insolvenzplanverfahren eben viel mehr Freiheiten für alle Beteiligten vorsieht. Ein Insolvenzplan kann zum Beispiel vorsehen, dass ein Schuldner binnen eines Jahres 50% seiner Verbindlichkeiten erfüllen muss. Daran knüpft das Insolvenzrecht dann automatisch die Vermutung, dass der Schuldner von der anderen Hälfte seiner Schulden befreit ist. So kann ein Insolvenzplan sehr viel schneller zur Restschuldbefreiung führen. Der Plan muss aber nicht darauf hinauslaufen, das Unternehmen als Ganzes zu erhalten. Bei Arcandor haben sich auch schon Interessenten für die verschiedenen Teile des Konzerns gemeldet. Metro will 60 der 89 Karstadt-Warenhäuser mit seiner Kaufhofkette verbinden. Die restlichen 29 Häuser könnten an Handelsketten wie die Metro-Elektronikmärkte, Mediamarkt und Saturn oder an andere gehen. Auf die Versandhandelssparte hat der Hamburger Otto-Versand ein Auge geworfen und die Rewe-Gruppe ist an der Touristiksparte Thomas Cook interessiert. Die vermittelt aber zugleich den Eindruck, auch alleine lebensfähig zu sein.